Erster ein Lied von David für den Musikleiter mit Saiteninstrumenten. Zweiter die Sifiter kamen zu Sul. Sie sagten, David versteckt sich bei uns. Dritter, o Gott, hilf mir mit deinem Namen. Führe mich mit deiner Kraft. Höre mein Gebet und meine Worte. Vierter, böse Menschen stehen gegen mich auf. Sie wollen mich töten. Sie denken nicht an Gott. Fünfter, Gott ist mein Helfer. Der Herr gibt mir Kraft und hält mich fest. Sechster, das Böse wird meinen Feinden schaden. Gott, vernichte sie, weil du treu bist. Siebter, ich will dir freiwillige Opfer bringen. Ich will deinen Namen loben, Jahwe, weil du so gut bist. Achter, du hast mich aus aller Not gerettet. Ich habe meine Feinde besiegt. Neunter, der ursprüngliche Vers 9 ist leer.